Übung zum Leseverstehen und zum Hörverstehen für das Sprachniveau Deutsch A1. Körper und Gesundheit. Teil 2. Beim Arzt. Lest den Dialog zwischen Adrian Knupp und dem Arzt. Ergänzt den Dialog mit Wörtern aus der Liste. Hört dann den Dialog und korrigiert eure Antworten. Wie geht es Ihnen, Herr Knupp? Ich fühle mich schwach. Ich war im Büro, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, und der Hals tut auch weh. Und haben Sie Fieber? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht Fieber gemessen. Und haben Sie sonst noch Schmerzen? Ja, eigentlich überall. Wo tut es genau weh? Vor allem hier, in den Armen und Beinen. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Also, gestern Abend war noch nichts, aber heute Morgen konnte ich fast nicht aufstehen. Aha, dann setzen Sie sich bitte mal hier auf den Stuhl. So, und jetzt bitte tief einatmen. Und jetzt ausatmen. Und jetzt bitte husten. Und jetzt den Mund aufmachen. Und A sagen. A. Noch einmal bitte. A. Danke. Ja, der Hals ist ziemlich rot. Und, ist es schlimm? Ja, Sie haben eine Grippe. Eine Grippe? Und wie lange dauert das? Sie brauchen jetzt erst einmal Ruhe. Sie müssen sofort ins Bett. Und dann bleiben Sie mindestens 3 Tage im Bett. Ich schreibe Sie eine Woche krank. Brauche ich Medikamente? Ja, hier ist das Rezept. Sie bekommen alles in der Apotheke. Die Tabletten helfen gegen das Halsweh und Opticitran hilft gegen die Grippe und gegen das Fieber. Und muss ich noch einmal vorbeikommen? Rufen Sie doch bitte in 3 Tagen wieder an. Am besten gegen 12 Uhr. Dann sehen wir weiter. Ende der Übung.